Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ein bisschen zu spät heute. Wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Ihr könnt anrufen, gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Manuela und Manuela ist 53. Guten Morgen, Manuela. Hallo. Manuela, um was geht's bei dir? Ja, ich hatte am 14.09.2013 einen schweren Verkehrsunfall, an dem ich schuld war. Mhm. Und ich und mein Mann, wir sind ins Krankenhaus gekommen, das war ein Samstag. Ich hatte den Fuß gebrochen, das musste operiert werden. Mein Mann hatte eigentlich nur einen sehr hohen Herzschlag und ist daraufhin mit ins Krankenhaus gekommen. Erzähl uns doch erstmal den Unfall, was ist genau passiert? Ich habe überholt und bin ins Schleudern gekommen. Ich vermute mal, dass Aquaplaning war, ich weiß es nicht genau. Auf einer Landstraße? Auf einer Landstraße, ja. Ja. Dann bist du ins Schleudern gekommen und dann? Mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Oh. Geschwindigkeit ungefähr? Ich denke mal so 100. Oh, das ist heftig. Wie schwer waren die anderen Insassen oder der andere Insasse verletzt? Die waren nicht schwer verletzt. Sind zwar beide mit ins Krankenhaus gekommen, aber haben am nächsten Tag das Krankenhaus schon wieder verlassen. Das heißt, ihr habt alle großes Glück gehabt? Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Du wolltest sicher noch weiter erzählen. Mach mal. Naja, das Problem war, dass ich am Montag operiert wurde und mein Mann, bei ihm haben sie eine Kardioversion gemacht. Eine was? Eine Kardioversion. Das ist, ja, da wird das Herz quasi angehalten und dann mit Elektroschocks wieder gestartet. Mhm. Damit es wieder intakt gerät. Mhm. Und am Dienstag ist er von der Intensivstation auf die Normalstation gekommen. Mhm. Sah eigentlich auch sehr schlecht aus, aber am Mittwoch kam er runter zu mir ins Zimmer. Wir waren ja beide im Krankenhaus. Mhm. Da ging es ihm eigentlich recht gut. Da war das schon gemacht worden mit dem Herzen? Ja, das wurde am Montag gemacht. Mhm. Und ja, am Mittwoch, wie gesagt, war er unten. Ich war dann bei ihm oben mit im Zimmer. Und so um 16:30, wir hatten noch Spaß so an dem Nachmittag, weil meine Schwägerin war da mit den Kindern. Und um 16:30 habe ich gesagt, ich gehe dann mal wieder runter auf meine Station, dass die mich suchen. Ja. Und er hat gemeint, ja, okay, später nochmal. Und ja, kurz nach dem Abendessen kam die Ärztin zu mir und hat gesagt, wie die Schwester reinkam, um ihm das Abendessen zu bringen, lag er tot im Bett. Was war die Todesursache? Ja, das ist die Frage. Hängt das mit dieser Herzbehandlung zusammen? Im Prinzip vermute ich das, aber ich weiß es nicht sicher. Es hat geheißen, er muss obduziert werden. Ist das gemacht worden? Ist gemacht worden, ja. Aber ich habe noch keinerlei Informationen darüber. Wie jetzt? Immer noch nicht? Das war im September. Ja, genau, am 14. September sagst du. Und du hast jetzt noch keine Informationen darüber? Nein, ich habe auch noch keine Aussage bei der Polizei gemacht. Ich habe noch nichts von der Polizei, was da noch auf mich zukommt. Aber läuft denn eine Anzeige gegen das Krankenhaus? Gegen das Krankenhaus, nee. Inwiefern ist die Polizei dann involviert und warum? Nicht durch den Unfall. Ach so, wegen des Unfalls nur, nicht wegen der Todesursache. Nein, der Polizist hat mir gesagt, auf meine Nachfrage, die ich dann irgendwann mal gemacht habe, dass ich ja noch eine Aussage machen müsste, weil ich müsste ja da mal gucken, ob ich mir dann einen Anwalt nehmen muss. Hat mir der Polizist gesagt, sie warten immer noch auf die Staatsanwaltschaft, ob es nicht doch eine Folge des Unfalls war. Also, und wenn das so ist, dann bekomme ich eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Aber auf alle Fälle muss ich damit rechnen, eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu bekommen. Und diese fahrlässige Körperverletzung bezieht sich auf deinen Mann? Das weiß ich nicht. Aber das sind doch zwei ganz verschiedene Schuhe. Da gibt es einmal den Unfall den du vielleicht wirklich verursacht hast. Und was heißt vielleicht? Du hast ihn verursacht. Richtig. Und da gibt es eine eventuelle, vielleicht Fehlbehandlung deines Partners von Seiten des Krankenhauses. Ich weiß nicht, ob es eine Fehlbelastung war. Ich meine, so eine Kardioversion, das hat er schon mal gemacht bekommen, weil er hat ja schon Probleme im Herz gehabt. Aber immerhin wurde eine Obduktion veranlasst. Wer hat das veranlasst? Das Krankenhaus. Und es gibt heute immer noch keinen Bericht darüber, was dir... Nein. Denn dein Mann ist längst beigesetzt. Richtig. Das heißt, es muss definitiv schon seit wahrscheinlich vielen Monaten liegt ein Bericht vor. Wer liest denn diesen Bericht? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber hast du nicht als engste Angehörige ein Recht darauf, das zu sehen? Die Staatsanwaltschaft hat ja nach 2 Tagen ihn freigegeben für die Einäscherung. Ja. Und irgendwie so lapidar, ja, sie konnten nichts feststellen. Ach so, das hat die Staatsanwaltschaft dir schon mitgeteilt, sie konnten nichts feststellen? Ja, so. Ach so. Mehr oder weniger. Sonst wäre er ja nicht freigegeben worden. Gut, es müsste einfach mal ein Fachmann in diesen Bericht reinschauen, was genau dort dokumentiert wurde. Es ist ja alles sehr kompliziert. Du musst dir doch einen Anwalt nehmen für all das. Ich habe mit meiner Rechtsschutzregierung telefoniert. Die haben gesagt, sobald ich was von der Polizei kriege, soll ich mich melden. Wegen dem Rechtsanwalt. Aber wie gesagt, ich habe ja noch nichts von der Polizei. Ich weiß also noch gar nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Das ist, wie gesagt, mein ganzes Leben ist irgendwie nur noch Chaos im Moment. Ja, jetzt haben wir... Ich musste meine Wohnung aufgeben, weil ich mir sie alleine nicht mehr leisten konnte. Mhm. Und ja, was da alles jetzt haben wir anhängt. So, wir haben jetzt über den Todesfall deines Partners im Krankenhaus gesprochen, über den Verkehrsunfall. Du hast natürlich völlig recht. Dein ganzes Leben ist ja zusammengebrochen dadurch. Gibt es auch so etwas wie eine Gewissensbelastung deinerseits, dass du denkst, vielleicht hängt es doch mit dem Schock zusammen, dass er gestorben ist im Nachhinein? Natürlich jeden Tag mache ich mir da Vorwürfe. Mhm. Ich mache mir auch Vorwürfe, dass ich runter auf mein Zimmer gegangen bin, wenn ich oben geblieben wäre. Vielleicht hätte ich dann eher was gemerkt und hätte noch was machen können. Lag er denn alleine in dem Zimmer? Ja. Und konnte man sagen, wie lange er schon verstorben war, als dann irgendeiner vom Krankenhaus ihn entdeckt hat? Also auf der Sterbeurkunde steht, glaube ich, 17 Uhr und um 16:30 ungefähr bin ich ja runter. Also eine knappe Stunde danach. Und wie gesagt, er war total alleine. Mhm. Habt ihr Kinder? Nee. Hast du nahe Menschen, Freunde, die dich im Moment begleiten? Ja, meine Schwester. Und ich muss sagen, der Bruder von meinem Mann, der hat mir sehr geholfen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist sicher, sagt jeder, ich bin für dich da und wenn was ist, gib Bescheid und so. Aber nochmal auf den Unfall zurückzukommen. Es muss doch sowieso wahrscheinlich Ermittlungen geben, weil du ja diesen Unfall verursacht hast, mit zumindest großen Sachschäden vermutlich. Das heißt, es muss ja zu einem Verfahren, Gerichtsverfahren kommen. Ja, wie gesagt, aber wann? Mhm. Ich finde es so bedrückend, weil da so viele Baustellen sind. Das sind einmal diese Frage des Verkehrsunfalls, aber eben auch der große Verlust deines Mannes und die damit verbundenen großen Veränderungen in deinem Leben und deine Trauer eben auch und deine Gewissensbelastung. Es ist so viel an allen Stellen. Richtig. Und dann noch die Frage, was war mit ihm? Warum ist er gestorben? Die interessiert einen als Angehörigen ja nur auch sehr. Ja, wie gesagt, ich bin total... Wir haben erst ein Jahr zuvor geheiratet. Wie lange insgesamt habt ihr euch gekannt? 12 Jahre. Ja. Also Manuela, ich rate dir dringend, dass du dir auf jeden Fall eine psychologische Hilfe im Moment holst. Denn die Situation ist wirklich schwierig. Darüber hinaus schauen wir mal nach, ob wir dir noch was an die Hand geben können. Ich fände auch gut, wenn du jetzt schon einen Rechtsbeistand hättest. Du sitzt ja ganz alleine da mit dieser Katastrophe, habe ich den Eindruck. Ja, so komme ich mir vor. Du sagst, du musstest eure Wohnung aufgeben, weil du sie nicht finanzieren kannst. Richtig. Warst du auch oder bist du berufstätig? Nein, ich bin in Frührente. Hast du denn mittlerweile eine Wohnung, die dir zumindest ein wenig gefällt und die angemessen ist? Naja, ich nicht so richtig wirklich. Ich bin zu meiner Schwester wieder ins Haus gezogen. Und ja, wir haben halt finanziell auch nicht viel und dann ist es immer so problematisch mit Heizöl und. Ja, verstehe. Das heißt, du hast auch nicht mal ein schönes Zuhause, wo du dich zumindest ein bisschen wohlfühlen kannst, wenn drumherum schon alles so schwierig ist. Ja, ich kann nicht direkt sagen, dass es kein schönes Zuhause ist, aber es ist halt nicht so gemütlich, wie ich es vorher hatte. Also Manuela, wir rufen dich jetzt zurück. Das heißt, die Sabine wird dich zurückrufen, wie gesagt, wegen der psychologischen Hilfestellung, die ich finde, solltest du dringend bekommen. Und wir schauen auch nochmal nach in Sachen juristischem Beistand, ja? Okay, vielen Dank. Von Herzen alles Gute, wünsche ich dir viel Kraft und bitte leg auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay, danke schön. Gerne, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Robert. Robert ist 31. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen. Hallo, Robert. Um was geht's bei dir? Ja, meine Frau ist in Reha und ja, ist alles jetzt gut verlaufen. Sie ist jetzt noch ein paar Wochen dort. Aber jetzt am Freitag hat sie gesagt, wir müssen reden. Und da hat sie zu mir gesagt, dass sie für sich jetzt festgestellt hat, dass sie andersrum ist. Dass sie was? Frauen steht. Dass sie andersrum ist. Dass sie lesbisch dass ist. Sie auf, ja, dass ich, sie auf Frauen steht. Robert, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, ich wechsle um gerade. Ja, bitte, das ist viel angenehmer. So. Okay. Und sie hat, wir sind 8 Jahre zusammen. Weswegen war sie denn in der Reha? Sie hatte eine Rückenoperation, Bandscheibenvorfall, der operiert werden musste. Okay, aber da körperlich geht's wieder bergauf. Ja, genau. Jetzt hat sie dir kundgetan, dass sie lesbisch empfindet oder lesbisch sogar ist. Genau. Hat sie schon eine Frau, eine Freundin? Nein, also wir sind 1,5 Jahre verheiratet und ja, sie hat gesagt, dass sie nie irgendwie dieses Schmetterlingsgefühl im Bauch hatte. Und jetzt gegenüber einer Therapeutin hat sie dieses Gefühl so stark bekommen, dass es jetzt für sie eindeutig ist, dass es so ist. Und sie hat noch keine Erfahrung mit Frauen vorher gesammelt. Nein. Wie alt ist deine Freundin, Frau? Die ist 26. Ja, okay. Und wir haben ja dann geredet und da hat sie halt gesagt, rückblickend sagt sie halt, dass viele Situationen halt wohl zurückzuführen sind, dass sie so gefühlt hat, aber es nicht zugegeben hat. Und wir hatten schon mal vor einer Anfangszeit unserer Beziehung, nach 3 Jahren, hatte sie mal für 2 Wochen eine Auszeit genommen. Sie ist auch sehr früh in die Beziehung reingekommen, also sie war sehr jung. Ja, sie war gerade 18. Sie hat eine Auszeit genommen, das heißt, warum? Wir waren 2 Wochen quasi nicht zusammen, wo sie wohl dieses Gefühl auch hatte, wo sie sich unsicher war, was mit ihr los ist. Aber sie hat halt, wieder zurück in die Spur gefunden, sich, von der Umgebung halt wieder, reinpressen lassen oder sie hat sie wahrhaben wollen. Aber damals ging es nicht um einen anderen Mann und schon gar nicht um eine andere Frau. Nee, also da war einfach nur gefühlstechnisch. Grundsätzlich war sie sich unsicher, ob das mit euch was ist. Ja, genau. Wie lief das denn so die ganzen letzten Jahre zwischen euch? Wir hatten eine gute Beziehung, also es gab keine körperliche Gewalt oder sowas, aber klar, es gab Streitigkeiten wegen irgendwas, aber wir hatten soweit eine gute Beziehung. Und wie lief die Sexualität? Also da hat sie gesagt, dass das gut war. Also es hat auch ihr gefallen und Spaß gemacht oder so, ja. Mhm. Ja, also da. Hat das denn in der letzten Zeit nachgelassen? Also eher nachgelassen? Also sie hat auch gesagt, dass das immer erfüllend war für sie. Mhm. Ja gut. Nein, nachgelassen das nicht, nein. Das würde ich so nicht sagen. Haut dich jetzt mehr um? Die Tatsache, dass sie in einen anderen Menschen verliebt ist oder die Tatsache, dass sie auch noch in eine Frau verliebt ist? Wenn es ein anderer Mann wäre, dann könnte ich sagen, okay, da kann ich mit konkurrieren, aber so kann ich ja gar nicht mehr konkurrieren. Meint man immer, aber das kann man ja meistens dann auch nicht. Ja gut, das ist eine ganz andere Welt. Sie ist in die Therapeutin verknallt, sie hat die berühmten Schmetterlinge im Bauch, sagst du, sagt sie. Ja. Ist denn diese Therapeutin auch in sie verknallt? Nein, also wir haben Telefonnummern ausgetauscht, die verstehen sich gut, aber haben halt gesagt, dass wir nach der Reha wohl in Kontakt bleiben wollen. Sie weiß jetzt auch gar nicht, ob sie verheiratet einen Mann hat oder keine Ahnung, weiß so, über sie halt in der Richtung gar nicht. Da läuft gar nichts. Also nur von ihrer Seite. Ja. Mhm. So, jetzt hat sie dir das erzählt, sie hat es dir offenbart. Was heißt das jetzt im Klartext für euch? Also sie hat gesagt, dass sie die Trennung will. Mhm. Das heißt auch Scheidung dann. Dass sie, sag ich mal, keine Zukunft für uns beide als Paar sieht. Das ist ja erstaunlich, dass sie das jetzt so voranfährt, ohne dass da faktisch etwas ist. Sie hat ja keine... Sie hat ja keine neue Beziehung oder keine Affäre. Ja. Es ist ja alles in ihrem Kopf, findet das ja statt. Ja, es sind halt die Punkte, die sie halt sicher werden lassen, wie, dass sie halt das rückwirkende ganze Leben, sag ich mal, schon diese Gefühle unterdrückt hat wohl. Mhm. Also jetzt in der Reha habt halt viel Zeit zum Nachdenken, aber vielleicht nimmt sie das auch zum Anlass, dass sie unter Umständen schon eine ganze Weile gar nicht so zufrieden war mit euch und mit der Beziehung zu ihr. Ja, das hat sie gesagt. Also, das auch, sie hat gesagt, dass das Problem in unserer Beziehung, dass sie da versucht hat, mich irgendwie zu ändern oder das halt nicht gepasst hat, weil Was hat sie denn, wo hat sie denn versucht, dich zu ändern? Das heißt, irgendwas hat ihr da auch nicht gefallen bei dir? Also nicht, ich sag mal nichts Gravierendes, also es war halt zum Beispiel, Also nichts Gravierendes, also Kleinigkeiten, die man halt in einer längeren Beziehung hat, die ja, einen schon mal nerven. Ja, Klamotten technisch oder irgendwelche Angewohnheiten, Aber Robert, jetzt stehst du da. Die hat deine Frau etwas mitgeteilt, etwas ganz Gravierendes und Elementares. Und letztendlich kannst du gar nichts weiter tun, als das zur Kenntnis zu nehmen. Wenn sie das so klar gesagt hat. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass sie klar gesagt hat, sie will sich von ihr trennen und sie will sich sogar von ihr scheiden lassen. Ja, sie hat jetzt gedacht, dass es, sie wird auch nach der Reha erstmal zurück in die Wohnung kommen. Also wir werden jetzt nicht sofort alles durchziehen, aber es wird so kommen, hat sie gesagt. Mhm. Hat sie eine Aussage noch darüber gemacht, welche Gefühle sie für dich noch hat? Also wir verstehen uns gut und wir wollen uns auch im Guten trennen. Wir telefonieren viel. Hab's jetzt auch weiterhin noch am Wochenende dann besucht gehabt. Okay. Hat sie gesagt, dass sie dich nicht mehr liebt? Den Satz so hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Aber sie hat gesagt, also will keine körperliche Nähe mehr haben. Sie Es deutet alles darauf hin. Ja. Ja. Ja, Robert, dann kannst du nichts weiter machen, als es akzeptieren und dich am Riemen reißen, dass ihr wirklich dann friedlich auseinandergeht. Sie will es nicht. Sie will die Beziehung nicht mehr. Sie will, so hart das klingt, sie will auch dich nicht mehr. Ja. Und das ist das Ende einer langen Beziehung. Das ist immer traurig, aber du bist jetzt in einer Rolle, wo du gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr hast, finde ich. Ja, das merke ich ja, oder das weiß ich ja auch, aber es ist halt diese Unmacht, die ich habe und die Angst vor der Zukunft und... Es ist eine Unmacht. Du hast keine Macht. Ja. Du hast nichts, gar nichts. Die einzige Macht, die du hast, ist, dass du dich in Würde zurückziehst und das so akzeptierst. Und dich zunächst einrichtest auf ein Single-Leben. Da hast du Angst vor. Ja, also es ist... Ja, aber Robert, ja, du bist 31 Jahre alt. Was meinst du, wie viele Singles es in deinem Alter gibt und die das auch alle mitgemacht haben? Ich habe das auch alles hinter mir, was du gerade geschildert hast. Sowas habe ich auch schon erlebt. Das ist immer schwierig, aber die Welt bricht nicht zusammen. Es ist schwierig. Ich will es nicht kleinreden. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Aber es geht und man schafft das auch. Das, was du dir nur einhämmern musst, ist, dass du jetzt nicht zu sehr nach hinten guckst, zurückguckst, sondern dass du nach vorne blicken musst. Wenn du nach hinten guckst, wirst du nur traurig. Denk gar nicht an die schönen Sachen, die ihr miteinander erlebt habt. Das zieht dich nur runter. Denk dran, wie du dein Leben strukturieren kannst in den nächsten Wochen und Monaten. Was du unternimmst, mit welchen Freunden du ausgehst, was du einfach machst. Das ist wichtig. Ja. Also halt irgendwie auch die Frage, wie es das jetzt mit den Freunden ist, wann sagen wir es, wie sagen wir es, auch vor allem mit der Familie. Also da das muss schnell jetzt raus. Ja, was heißt Angst? Das muss schnell raus jetzt. Desto befreiender wird das für euch alle. Natürlich musst du deiner Familie, deinen Eltern oder wer für dich sehr nahe ist, denen musst du es schnell sagen und euren engsten Freunden auch, klar. Mein Lieber, ich kann dir gar nicht mehr sagen, als das, was ich gesagt habe. Du musst es jetzt durchziehen. Zähne zusammenbeißen und durch. Es gibt da kein wirklich tröstendes Wort. Schau nach vorne, das ist es. Ja. Ja? Mein Lieber, dann wünsche ich dir gutes Gelingen, viel Kraft. Ja, und danke. Alles Gute. Ja, tschüss. Guten Abend noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50. Morgen heißt unser Thema unbändige Lust. Ich möchte gerne mit Menschen morgen sprechen, die eine übergroße Lust haben auf zum Beispiel extremen Sex, vielleicht auf aufwendiges, ausschweifendes Essen oder eine ganz andere geheime Lust haben, die man gar nicht so benennen kann oder die ich euch gar nicht besonders jetzt vorstellen kann. Unbändige Lust, auf was habt ihr Lust? Extreme Lust. Ich möchte gerne wirklich nur über extreme Sachen morgen mit euch reden. Und wenn ihr euch anmelden wollt, dann sehr gerne unter domian@wdr.de oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet, gerne auch während der Sendung. Unbändige Lust, das ist unser Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, hier ist Dana. Dana ist 30 Jahre. Guten Morgen, Dana. Ja, hallo. Hallo Dana, schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's bei dir? Also, ja, ich habe einfach ein Männerproblem. Ich bin wirklich keine hässliche Frau. Ich bin sehr attraktiv. Ich bin hübsch und auch wirklich nicht dumm. Ich komme mit meinem Leben eigentlich sehr gut klar. Ich habe eine tolle Familie. Mhm. Aber es will einfach nicht der passende Mann in mein Leben kommen. Und das ist einfach mein größter Wunsch. Ich möchte auch Familie gründen, so wie meine Freunde, die jetzt auch verheiratet sind und glücklich. Und keiner versteht es in meinem Umfeld, warum ich keinen Mann kennenlerne. Und ich lerne natürlich sehr viele Männer kennen, aber... Wie lange liegt denn deine letzte Beziehung zurück? 3 Jahre. Das war auch nur ein halbes Jahr und... Da gab es auch wieder das Problem, was ich oft habe, dass dann, also dieser Mann hat mich halt belogen und sexuell hat es auch nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und damit ich so eine grobe Vorstellung habe, wie siehst du aus? Wie groß, wie schwer, welche Haarfarbe? Ich bin 1,76, dunkelblonde, lange Haare, große Augen, 64 Kilo, also schlank, groß, hübsch. Also du bist mit dir eigentlich zufrieden? Ich bin mit mir zufrieden, ja. Das sagen Frauen ja nicht so schnell. Insofern ist es toll, dass du das sagst. Ja. Was machst du beruflich? Danke. Das möchte ich jetzt gerade nicht. Okay. Aber du bist auch mit deinem Beruf zufrieden und ja, hast da deinen. Ja, wirklich beruflich möchte ich es auch nicht müssen. Ich habe beruflich sehr zufrieden und es macht mir alles sehr viel Spaß. Nur einfach, ich verstehe einfach nicht, warum ich mit den Männern so Probleme habe. Und jetzt aktuell habe ich auch wieder jemanden kennengelernt, aber es ist halt wieder. Ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt davor auch wieder jemanden, mit dem ich auch näher gekommen bin, habe ich gedacht, ich achte jetzt auch mal nicht mehr auf Äußere und denke vielleicht eher die inneren Werte zählen, aber dann war es so, wir haben es versucht und es war auch wieder nur einmal in der Woche Sex oder nur ganz kurz und er konnte nicht und hat dann Herzkasper bekommen und ich deswegen musste ich das halt dann auch wieder beenden und das ist halt nicht das, ja, und jetzt habe ich gerade jemanden kennengelernt, da habe ich gedacht, ich warte und da passt, aber jetzt kommt von ihm nichts mehr. Wie viel, die letzte Beziehung liegt 3 Jahre zurück. Wie viele Affären hattest du denn seitdem bis heute? Einige. Sehr viele. Der eine war vergeben, der war glücklich mit seiner Frau, hat es aber trotzdem irgendwie ab und zu mal mit mir versucht und ich habe irgendwie gehofft, er könnte sich von seiner Frau trennen und irgendwie da noch so ein bisschen sind verliebt, aber wurde auch nichts. Der andere hat an seiner Ex-Freundin gehangen, hat dann irgendwann geheult, dass ich jetzt irgendwie die Frau wäre, die ihm das geöffnet hat, dass er noch immer an seiner Ex-Freundin hängt. Der andere wollte nur eine Affäre. Der hat dann gemeint, nee, ist doch so cool, wie es ist. Wir brauchen doch keine Beziehung eingehen. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Ja, ich lerne da auch. Das ist, ja. Dieses Jahr 2014 ist ja noch recht jung. Wir haben gerade Mitte Ende Februar. Ja, wie viele Männer gab es dieses Jahr schon? Er ist jetzt der... Okay, nee, mit dem anderen habe ich es ja kurz bevor Ende 2013 beendet. Genau, und 2014 habe ich eigentlich gedacht, dass... Beginnt jetzt mal anders dieses Jahr. Mhm. Und ja, das ist eigentlich wieder das gleiche Spiel. Ich hatte gefragt, wie viele Männer bisher? 2013? Nee, also nee, er nee, ist nee. Jetzt der Erste. 2014 ist er der Erste, ah, den es jetzt eigentlich aktuell geht. Verstehe. Ja. Wie und wo lernst du die denn kennen? Also ihn ist jetzt mal was anderes. Ihn habe ich übers Internet kennengelernt, weil eine Freundin zu mir gesagt hat, dann melde dich doch mal an. Vielleicht im Internet meinen die Leute es eher ernst. Die anderen habe ich auf der Straße kennengelernt, in der Disco. Der Straße? Auf der Straße, ja. Ich bin einfach mal abends durch die Stadt gegangen und habe irgendwie laut telefoniert. Und er so, hoch, ist alles in Ordnung bei dir? Und dann habe ich gesagt, ja, auch, ich telefoniere immer so laut. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und sagen, oh, wie wohnst du? Und ich so, ja, hier. Und er so, auch schön. Und da haben wir uns halt auch ein paar Mal getroffen. Also so habe ich den auf der Straße kennengelernt. Das heißt, das liegt definitiv nicht daran, dass du nicht offen auf Männer zugehen kannst. Also naja, das funktioniert schon. Die Frage, da beneiden mich wieder Freundinnen drüber, dass ich da eigentlich keine Probleme habe. Aber ja, die Frage. Die Frage ist nur, ob das der richtige Weg ist, an Typen zu kommen. Du suchst ja etwas Dauerhaftes. Du willst ja nicht nur Sex und Affären, das wollen die Jungs wahrscheinlich haben. Vielleicht signalisierst du das auch so, dass du so ein Paradiesvogel ein bisschen bist und so eine lebensfrohe Gestalt, dass die gar nicht mit dir in erster Linie in Verbindung bringen, dauerhafte Beziehungen, sondern Spaß und Sex. Jetzt ist die Frage, wo und wie man andere findet. Ja, und die Frage ist natürlich auch, wie man da rangeht. Das heißt, ich finde, du solltest am Anfang diese ganze Sexgeschichte mal schön draußen lassen. Da kannst du schon gut die Guten vom Schlechten trennen. Die an dir als Typ interessiert sind, die dich mögen, die lassen sich auch darauf ein, wenn das eine ganze Weile noch dauert mit dem Sex. Ja, das habe ich jetzt extra auch diesmal gemacht. Ich habe es nicht gleich gemacht. Es waren jetzt 5 Treffen. Und beim 5. Mal habe ich dann gedacht, naja, weil ich denke halt einfach, weil ich so oft enttäuscht wurde und ich habe dann gewartet und dann war es schlimm und dann denke ich, ja, dann muss, als Frau muss ich ja auch wissen, wie es da eben sexuell klappt. Das ist ja auch natürlich sehr wichtig einfach, finde ich. Ja, natürlich. Und deswegen kann ich auch nicht ewig warten, weil dann kommen wieder die Gefühle hoch und ich habe jetzt einfach auch gesagt, ich kann nicht mehr, weil viele sagen, ja, ich habe Angst, enttäuscht zu werden, aber ich sage einfach, ich kann nicht mehr enttäuscht werden und das ist halt einfach, ich habe die Kraft nicht mehr dazu, weil ich halt Dana, wirklich nicht mehr, du bist 30 Jahre, du wirst noch sehr viel Kraft haben müssen, sage ich dir. Es ist halt ein schwieriges Unterfangen, einen guten Typ oder eine gute Frau zu finden fürs Leben oder für eine lange Zeit. Das ist einfach schwierig. Und dass man da, dass viele da vielleicht auch über Jahre auf die Nase fallen, finde ich auch noch normal. Ich hatte in meinem Leben auch schon Jahre, Phasen von Jahren, wo es nicht funktioniert hat. Und da kann man zwischendurch irgendwie verzweifeln. Da kann man denken, was mache ich was falsch? Bin ich in der falschen Szene unterwegs oder spreche ich wirklich nur die Idioten an? Mhm. Es hat auch sehr viel einfach mit Glück zu tun. Mit Glück. Man muss natürlich auch viel tun, aber bei dir habe ich ja keine Sorge, dass du dich zurückziehst und auf den Prinzen wartest, dass der vor der Tür steht. Das ist ja nicht so. Naja, ich warte halt schon immer. Also jetzt mein, wie von Ihnen jetzt erwarte ich ja schon auch irgendwo, dass dann was kommt. Also das ist ja. Ich glaube, am coolsten ist man selbst und das strahlt man auch aus, wenn man sich so unter Menschen begibt, aber nicht zwanghaft sucht. Ich glaube, ja, das sagt mir jeder, aber ich bin ja auch nicht zwanghaft. Also das, ich glaube das einfach nicht. Also, ja, aber du bist schon sehr wibbelig, das merke ich. Du sagst, ich halte das gar nicht mehr lange aus, ich muss jetzt so. Du bist erst 30, Mensch, du hast Zeit. Und in dem Fall, wenn du dich jetzt zu sehr aufregst und da panisch wirst, wird das Ganze nur noch schlimmer. Fahr dich erstmal runter. Und wenn es noch ein Jahr dauert und dann hast du mal eine Phase, wo eben gar kein Karl da ist, dann hast du vielleicht mal eine Zeit, wo du nur Sex haben willst. Mach's doch mal einfach eine Weile umgekehrt. Du musst dich einfach im Moment, finde ich, etwas runterfahren, um dann in Ruhe wieder dich umzusehen. In der Hoffnung, dass du was findest. Was aber auch noch eine Weile dauern kann. Aber vielleicht ist es auch schon in einem Monat soweit. Ich weiß es nicht. Ich kann dich nur wirklich zur Gelassenheit raten. Mit Panik und mit Klammern und verrückt werden schafft man überhaupt gar nichts. Geh weiter unter Leute, sei aktiv, sprich Leute an, sprich Männer an, mach alles normal weiter. Aber lass die Dinge mal auf dich zukommen. Jetzt verstummt Dana, bist du noch da? Sie ist nicht mehr da. Ich halte hier lange Vorträge und sie ist nicht mehr da. Das ist ja ein Ding. Ist sie wirklich weg? Hallo? Das ist ja sehr lustig jetzt. Dana ist weg. Hallo? Ja. Ich habe mich schon gewundert, dass sie nicht opponierte, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich hoffe, dass sie mich gehört hat. Es ist auch alles gesagt. Dann brauchen wir sie nicht nochmal zurückzurufen. Hanni ist hier. Hanni ist 40. Guten Morgen, Hanni. Nein, ich bin 39. Ach, liebe Hanni, um was geht's bei dir? Um meine kleine Tochter, die ist 12. Ja. Sie heißt Ayani. Ja. Ist ein wunderschönes Mädchen. Aha. Aber sie ist Autistin. Oh. Mit einem hyperkinetischen Syndrom und Tourette-Syndrom. Und Tourette-Syndrom? Ja. Das heißt, beschreib uns mal so grob, wie die Kleine nach außen wirkt. Ich sag mal, Autismus siehst du zum Beispiel nicht. Das fiel aber auf, weil sie immer nur an mir hing und wenn irgendwas Fremdes, Ungewohntes kam, hat sie sich praktisch in mich gekrallt, schon als Kleinkind. Mhm. So, und dann fing sie mich an zu sprechen und die Ärzte sagten schon, da war die 5,5, die wird nie reden. Und ich habe gesagt, könnt mich doch alle mal, die wird reden. Mhm. Und sie redet jetzt wie ein Wasserfall. Mhm. Weil sie auch nicht geistig behindert dabei ist. Sie muss das also alles bewusst erleben. Redet sie denn nur bei dir wie ein Wasserfall oder auch in der Schule oder bei anderen Leuten? Nein, sie kann nicht mehr zur Schule gehen. Sie ist von Lehrerinnen und Schulbegleitung misshandelt worden. Was? Sie ist von wem misshandelt worden? Von der Lehrerin und der Schulbegleitung. Von der Lehrerin und der Schulbegleitung misshandelt worden? Ja, in drei Schulstunden. Was heißt das, misshandelt worden? Sie war von Schultern bis Handgelenken blau. Das ist ja ungeheuerlich. Sie müssen wohl eigenhändig eine Festhaltetherapie versucht haben. Hat sie dir das abgesprochen, wenn sie nicht mehr kann und eine Auszeit braucht, dann geht die Schulbegleitung raus mit ihr. Und stattdessen haben sie ihr die Pausen gestrichen und haben sie dann mit Gewalt auf den Stuhl fixiert, gewürgt, alles Mögliche kam nachher raus. Hat sie dir das so erzählt, deine Tochter? Es kam raus, weil sie die Autismustherapeutin auseinandergenommen hat. Die warf mit Regalen um sich, die trat nach der, die schlug nach ihr. Wie so ein wildgewordener Handfeger kreiste die da. Also. Aber es musste schon rausgekommen sein durch die blauen Flecken. Ja, das habe ich entdeckt, als ich die abends baden wollte. Denke ich, was ist das denn? Sieht im Pulli aus, ist die ganz blau. Ja, und wie hast du dann reagiert, als dieser große, schlimme Verdacht in der Luft lag? Ja, ich bin direkt zum Arzt gegangen und habe das auch attestieren lassen. Ich habe Anzeige erstattet. Die Klage wurde von drei Gerichten niedergelegt. Warum? Weil ich den Prozess nicht bezahlen kann. Mhm. Dafür gibt es keine Prozesskostenhilfe. Dafür gibt es keine Prozesskostenhilfe? Für so eine? Nein, weil es ein Strafverfahren wäre. Kenne ich mich jetzt nicht aus, aber das ist ja auch wieder ungeheuerlich. Das also heißt, eine Lehrerin, wir halten mal fest, eine Lehrerin und eine Begleiterin, eine Schulbegleiterin. Ja, und die Lehrerin ist ja eine Sonderpädagogin gewesen. Die hat also auf der Schule für geistig und körperlich Behinderte gelernt. Hat die denn irgendwie? Hat trotzdem so Übergriffe gemacht. Die haben das als völlig legitim zugegeben. Wie? Die Lehrerin hat das zugegeben? Ja, und die Schulbegleitung auch als völlig legitim. Moment mal, das glaube ich nicht. Die können nicht zugeben, nein, die können nicht zugeben, dass sie ein Kind misshandeln. Da habe ich 12 Zeugen für Jugendamt, Therapeuten und so weiter und so weiter. Und trotzdem, die wurden nicht angehört, wurde niedergelegt. Wo hat denn diese Lehrerin dieses zugegeben? Bei wem? In diesem Gespräch, was dann gemacht wurde von der Direktorin her, wo dann, wie gesagt, ich hatte damals einen Familienhelfer, weil ich ja noch 2 andere Kinder habe. Der war dabei, da war eine Praktikantin vom Jugendamt dabei, das Jugendamt, die Ergotherapeutin mit ihrer Praktikantin, die Autismustherapeutin, die hatte auch noch eine Praktikantin, die Direktorin, die Chefin von der Schulbegleitung. Vor all diesen Leuten hat die Lehrerin haben das zugegeben, alle beide, ja. Welche Konsequenzen sind für die Lehrerin daraus erfolgt? Gar nichts. Ach, das glaube ich nicht, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Meine Tochter ist für ihr Leben lang unbeschulbar. Nochmal, Hanni, ja. das kann nicht sein. Also da muss irgendwann, das ist so. Wenn vor so vielen Leuten eine Misshandlung zugegeben wird, sogar die Direktorin das hört, kann es nicht sein, dass es keine strafrechtlichen Konsequenzen gibt. Ich habe es in 3 Instanzen versucht, zur Klage zu bringen und jedes Mal ist es abgelehnt worden, selbst von der Generalstaatsanwaltschaft, Oberlandesgericht und Amtsgericht. Haben die zugegeben, dass sie das Kind misshandelt haben oder falsch behandelt haben? Nein, die haben diese Misshandlung quasi als Maßnahme formuliert. Aber wie die das geschildert haben, bis ins Detail war es eigentlich jedem klar. Die waren alle entsetzt. Aber als sie dann vom Gericht also angehört wurden, haben sie Aussage verweigert und dann ist es nicht zur Anklage gekommen, ohne dass die mal die Zeugen gehört hätten. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Ja, ich nehme es jetzt mal so hin. Das können wir jetzt gar nicht weiter erörtern. Aber dein armes Kind, das hat natürlich jetzt die Folgen zu tragen. Ja, die hat ein Trauma, die erlebt das jeden Tag, als wenn es gestern war. Und als wenn das nicht reicht, ist mit 7 noch das Tourette-Syndrom ausgebrochen. Ist das dadurch ausgebrochen, glaubst du das? Nein, das ist eine Erkrankung, die auch genetisch irgendwo in einem drin steckt und der eine kriegt es, der andere nicht. Mhm. Und ich denke, weil sie auch so hyperaktiv ist, weil die kriegen das nämlich gerne nebenher dann noch das Tourette. Nur die hat das so extrem, dass keine Medikamente anfragen und die Schulmedizin sie schon aufgegeben hat. Wie macht sich dieses Tourette-Syndrom bei deiner Tochter bemerkbar? Wir kennen ja ganz verschiedene Formen davon. Ja, verbal und körperlich, aber ganz extrem. Also es kann von Arschloch du Penner oder kleiner dicker Türke und ich wohne in einer Türkensiedlung. Das schreit sie dann einfach so raus, das brüllt sie raus. Alte Sau oder du Schwein oder... Das lass mich durch. Ja, Schwanz, da kommen die ganz komischen Sachen. Manchmal hängt die auf dem Wort Mama stundenlang fest. Ich sag mal, wo Stotterer an dem Wort haspeln, hängt sie dann manchmal stundenlang da drauf und wird immer lauter und immer lauter und immer lauter, bis das Tourette befriedigt ist. Oder dass die von den Beinen gerissen wird, weil die Ticks die so umschmeißen. Die hat das Spastiken bei, dass meine Hände blau anlaufen, wenn ich sie versuche, dann so ein bisschen zu halten und zu beruhigen. Ist sie denn in psychiatrischer Behandlung? Ja, sie hat jetzt auch ein Medikament bekommen, alternativ, das nennt sich Dronabinol. Ja. Und das wird ihr von der Krankenkasse verweigert, weil sie behindert ist. Du erzählst mir schlimme Sachen, Hanni, das kann ich alles gar nicht glauben. Doch, ich bin jetzt beim Anwalt für Arzneimittelrecht. Meine Chancen stehen nicht gut, dass zu gewinnen, dass sie das Medikament bezahlen müssen. Das Medikament wird verweigert, weil das Kind behindert ist. Ja, das Gutachten wollten die mir ja erst nicht aushändigen von der Krankenkasse. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht der Patient, ich bin die Mutter, mir steht das zu. Und dann haben sie es mir doch zugeschickt. Und da steht da wirklich drin, dadurch, dass die dann behindert bleibt, erfüllt die Kriterien nicht. Das heißt, also hat ein behindertes Kind in Deutschland kein Recht auf Kick oder Schmerzlinderung. Ja, Da machen wir uns gleich mal schlau, auch nochmal, was deinen Prozess anbelangt. Das können wir nicht so stehen lassen. Das verspreche ich dir. Die ist geschädigt bis zum geht nicht mehr. Ich muss jeden Tag sehen, wie mein Kind Höllenqualen hat. Die wird natürlich umso aggressiver, weil du nicht weißt, wie sie es äußern soll. Du bist alleinerziehend? Ja, ich bin mittlerweile geschieden. Mhm. Und das heißt, das ist ein Fulltime-Job, ne, was du da jetzt machst? Ja, sie hat Pflegestufe 3 mit Härtefall anerkannt. Die Krankenkasse, die wollte mir das Pflegegeld dann noch streichen, weil ich Widerspruch eingelegt habe. Ich habe jetzt schon den Gesundheitsminister, den Behindertenlandesbeauftragten per E-Mail angeschrieben, weil ich weiß nicht mehr weiter. Irgendwie muss man doch das scheiß Medikament durchkriegen. Mhm. Weil 156 Euro jede Woche, das kann ich nicht mehr bezahlen. Nein, natürlich nicht. Du hast so im Moment keine Hilfe an deiner Seite? Nein, ich habe auch keinen Familienhelfer, nichts mehr. Also keine Patientenberatung? Da gibt es ja ganz viele Hilfsorganisationen mittlerweile. Hast du alles nicht? Nee. Ich mache nur selber so virtuell ein bisschen. Gut, aber das heißt, jetzt müssen wir uns reinknien. Ich verspreche dir, Hanni, dass wir das, was wir in unserer Macht steht, jetzt für dich recherchieren im Hintergrund und dich gleich anrufen. Ja, das wäre sehr lieb. Ich hoffe, dass wir dich irgendwo in auf eine Schiene heben können und dir ein bisschen behilflich sein können dabei. Zumindest, ja, dass du angedockt wirst bei jemandem, der dir helfen kann. Das ist ja skandalös. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt Gott sei Dank eine neue Spezialistin gefunden, weil der Spezialist von meiner Tochter, der das verordnet hat, ist wegen Krankheit ausgefallen und ist jetzt auch nicht mehr in diesem SPZ. Dann habe ich mir von der Jugendpsychiatrie, die eine Ambulanz aufgemacht haben, bei mir in der Nähe, jetzt eine neue Spezialistin gesucht und die würden es nämlich auch befürworten, dass sie das Medikament bekommen. Mhm. Nur ich kann es auf Dauer nicht bezahlen. Mhm. Das ist schon mal eine gute Information. Das heißt, du hast medizinisch-fachlichen Beistand. Da gibt es Mediziner, die das begründen können, dass das Mädchen dringend das braucht. Ja, weil die hat nämlich alles gehabt. Halperidol, Thiaprid, Risperidon, Zirkadin, Dogmatil und hast du nicht gesehen. Und die ist ja nämlich kein Versuchskaninchen. Mhm. Das hat alles nicht angeschlagen. Es war, als wenn du dir einen Tic-Tac gegeben hättest. Das heißt, dieses Medikament, du hast es ja jetzt schon mal angewandt bei ihr, das wirkt schon. Das Dronabinol sollte ich so eindosieren, bis es ihr richtig gut hilft. Mhm. Ich bin jetzt bei 30 Tropfen morgens und bei 30 Tropfen abends. Und bei einer 20 Milliliter Flasche bist du nach 6-7 Tagen leer. Mhm. Merkt man denn so jetzt von der kleinen Behandlung schon etwas? Du merkst es schon. Es ist klar noch nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Aber ich kann sie auch nicht höher dosieren, wenn ich die Bewilligung nicht kriege. Nee, ich kann sie nicht bezahlen. Verstehe. Also ein Aufschrei des Entsetzens und des Skandals, finde ich, was wir da gerade gehört haben. Ja, aber ich will mein Kind nicht so leiden sehen, weil ihr steht das zu, dass sie ein lebenswürdiges Leben haben. Natürlich. Liebe Hanni, du legst auf. Wir machen uns schlau und melden uns im Laufe der nächsten 20 Minuten wieder bei dir. Okay? Ja, danke schön. Ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen gleich helfen können. Ja, Wahnsinn. Alles Gute dir und deinem Kind. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Helge. Helge ist 38. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Helge. Um was geht's? Ja, ich habe 2/3 meines Lebens im Rausch verbracht. 2/3? 2/3. Oder sagen wir mal, gut über die Hälfte. Ich war zwischendurch auch mal clean, aber ich habe mit 14 angefangen, Drogen zu nehmen. Auch schon ein bisschen früher mit Alkohol. Mit 14 habe ich das erste Mal gekifft. Und ich muss sagen, ich war eigentlich von Anfang an angefixt von dem Turn, von dem Haschisch. Mhm. Und mit 18 ging es los mit harten Drogen, Kokain und Heroin. Mhm. Das fing damit zusammen, dass ich auch bei meinen Eltern rausgeflogen bin, also obdachlos war mit 18. Mhm. Ich bin dann in Düsseldorf auf die offene Drogenszene Anfang der 90er Jahre getroffen. Wie hast du denn das finanziert? Das sind ja teure Drogen, Kokain zum Beispiel. Ja, also verschiedene Möglichkeiten, ne? Also ich habe Diebstähle begangen. Ja. Sehr viel. Strich? Hm? Strich auch? Nee, das nicht. Ja. Also Freunde von mir sind auf den Strich gegangen. Ich habe geklaut. Ich habe, bevor das losging mit den harten Drogen, noch eine Ausbildungsstelle als Chemielaborant angefangen. Mhm. Da habe ich ja auch ganz gut Geld gekriegt und wir haben auch zusammen ein bisschen gedealt. Mhm. Ja, aber die Ausbildung hast du nicht zu Ende gemacht? Nein, nee. Nein. Wie lange bist du denn jetzt aus den Drogen raus? Du bist jetzt, was habe ich gesagt, 38? Am 1. März ist ein Jahr. Oh, erst? Ja. Wie kam es, dass du rausgekommen bist? Wie kam es, dass ich rausgekommen bin? Ich habe es vorher schon einige Male probiert und bin immer gescheitert. Und ich habe mir dann, also das war ein längerer Prozess, also was heißt länger, 2 Jahre, sagen wir mal, wo ich dann gesagt habe, ich habe mein ganzes Leben im Rausch verbracht, ich habe nichts so richtig auf die Beine gestellt, ich habe zwar eine Ausbildung abgeschlossen in 5 Jahren, wo ich dann clean war auch mal, aber immerhin. Ich war, ja, bin ich auch ganz zufrieden mit. Mhm. Aber ich habe so meine Träume nicht verwirklicht. Mhm. Ich habe mein Leben im Rausch, im Traum, in Trance verbracht. Vertan. Vertan. Versaut, auch, ja. Und verbrannt. Ja, es war nicht alles Schlimmes. Ich hatte auch schöne Zeiten, ne, im Rausch. Aber wenn ich es heute nochmal entscheiden könnte, würde ich mich gegen die Drogen entscheiden, ne? Ganz klar. Gab es ein Ereignis voriges Jahr oder vor 1,5 Jahren, das dir vor Augen geführt hat, jetzt muss ich was ändern? Kann ich gar nicht so genau benennen. Ich habe nur gemerkt, dass ich älter werde. Mhm. Ich habe gemerkt, jetzt bin ich 38, ich habe gedacht, so bis 50 machst du es vielleicht, dann weißt du ins Gras oder landest irgendwie in einem Pflegeheim. Mhm. Weil so. Also das war so ein schleichender Erkenntnisprozess. Es muss jetzt irgendwas sich verändern, sonst bin ich kaputt. Ja, vor allem muss ich auch sagen, ich hatte Bock auf Leben. Das ist ein guter Satz. Ja. Wenn man Drogen nimmt, lebt man nicht. Ja, ja. Man glaubt das zwar, aber man lebt letztendlich nicht. Mhm. Man ist im Leben abgewandt. Hast du denn bis zum Schluss auch diese harten Sachen genommen? Ja, ja. Also gerade zum Schluss vor allem auch Ersatzdrogen, Methadon. Dazu noch, also ganz zum Schluss habe ich kein Kokain mehr genommen, aber immer noch Heroin. Dann kam zum Schluss noch exzessives Saufen dazu mit Wodka aus Flasche, ja. Mit Medikamentenmissbrauch und allem drum und dran. Wie lange hast du gebraucht, um komplett clean zu werden? Na, sagen wir mal gut 2 Jahre. Also ich habe erst einen Entzug gemacht, den habe ich auf eigene Faust gemacht. Also ich habe mich beim Arzt ambulant von diesen Mitteln runterdosieren lassen und bin dann ziemlich hart gelandet. Also inklusive Psychiatrie mit Fixierung, weil ich auch ziemlich aggressiv geworden bin. Ich bin gar nicht mehr auf die Welt klargekommen, um mich drumherum. Das heißt, du bist richtig durch die Hölle gegangen? Ja, kann man sagen. Ja, ja. Ich bin dazu... kamen auch körperliche Erkrankungen, wo ich wirklich mal was Breite auch am Leben, am Tod vorbeigeschraubt bin. Mhm. Welche Nachwirkungen körperlich hast du von diesem exzessiven Drogenmissbrauch? Ist die Leber zum Beispiel noch in Ordnung? Also ich muss sagen, ich staune, wie gesund ich eigentlich noch bin. Da hast du großes Glück gehabt, sei froh. Ja, also ich bin relativ gesund. Ich habe war ein kaputtes Bein, das hat aber jetzt nichts mit den Drogen zu tun und bin deswegen auch leicht behindert, gehbehindert. Mhm. Aber vom Kopf her, und also ich bin arbeitsfähig und kann noch ein paar Jahre in die Rentenkasse einzahlen. Du hast deine Ausbildung zwischendurch dann abgeschlossen, was ja schon sehr gut ist, muss man sagen. Ja, eine andere Ausbildung. Eine andere, Bürokaufmann. Das wollte ich gerade fragen. Ah, ja. Mhm. Bist du denn jetzt in diesem Beruf tätig? Nein, noch nicht. Also ich habe ein Praktikum gemacht im Rahmen der Therapie, die ich auch gemacht habe. Also ich habe einen Entzug gemacht und habe danach eine Therapie mit einer Nachsorge gemacht. Ja. Und ich könnte da geringfügig beschäftigt oder ehrenamtlich erstmal was machen. Das ist auch ein ehrenamtliches Projekt. Also auch das geht alles sehr langsam, ne? Das geht nicht so von heute auf morgen. Das ist auch ganz wichtig. Früher hatte ich immer den Wunsch, ganz schnelle Schritte zu machen und das alles aufzuholen, was ich die Jahre verpasst habe. Das geht aber nicht. Mhm. Ne? Jetzt bist du 38. Wohin möchtest du, sagen wir mal so, die nächsten 10 Jahre? Was ist dein Ziel? Oh, das ist... also ich habe nebenberuflich in der Zeit, wo ich clean war, auch Webseiten programmiert. Mhm. Und ich würde gerne eigentlich, hört sich jetzt ein bisschen eigenbrötlerisch vielleicht an, aber ich würde gerne in einem sozialen Projekt mit Jugendlichen, die, oder mit auch mit Erwachsenen, die nicht so die Chance haben, sich solchen Dingen zu nähern, auch künstlerischen Projekten, vielleicht irgendwas machen. Ja, da geht es mir gar nicht so ums Geld. Das könnte ich auch ehrenamtlich machen, vielleicht. Gut. Wenn du dabei deinen Lebensunterhalt verdienen könntest, wäre es ja nicht falsch. Nochmal eine Frage, als die Entscheidung reifte, ich muss da raus, war das wirklich ausschließlich in dir? Oder gab es zum Beispiel da auch eine Freundin oder eine Liebe, die dich so ein bisschen in diese Richtung gedrängt hat? Vielleicht eine enttäuschte Liebe, ja. Ach so. Also keine Liebe gesagt hast, komm, ich will dich gesund und klar haben und nicht immer eingenebelt. So nee, nicht. Die kommt vielleicht noch, aber ja. Damals war es so in der Sicht nichts. Das ist eine gute Geschichte, Helge. Das zeigt, dass man wirklich auch, wenn man sehr tief in diesem ganzen Sumpf drin hängt, dass man es schafft. Manchmal höre ich solche Geschichten hier, die mich sehr beeindrucken. Da kannst du sehr stolz drauf sein. Das ist eine große Leistung. Danke. Ich glaube, das können viele gar nicht so ermessen, was das bedeutet, wenn man sich daraus befreit. Du bist jetzt absolut drogenfrei, ne? Ja, ja. Also kein Alkohol, gar nichts. Ja. Kaffee und Zigaretten, okay. Ja, okay. Und das ist auch absolutes Ziel für dich, das soll so bis zum Lebensende bleiben. Ja, jeden Tag neu den Entschluss fassen. Ja. Und ich muss sagen, das Leben clean, das ist Bombe, es macht total Bock, es ist total schön. Mhm. Und es ist manchmal wie eine Art Rausch, wenn man diesen Schleier, diesen Vorhang weg hat und die Sonne wieder scheinen sieht und die Leute lachen und das man Leben? Lernt auch Leute kennen und ein ganz anderes Gefühl, mit denen zu reden und eine Beziehung auch aufzubauen. Genau, das Leben an sich und das Leben pur ist ein viel größerer Rausch als irgendein Trip mit Heroin oder mit Koks. Mhm, ja. Lieber Helge, vielen Dank, dass du angerufen hast, vielleicht ein bisschen Mut gemacht hast, anderen, die zurzeit in der Situation sind, in der du vor ein paar Jahren warst oder vor 10 Jahren warst. Alles Gute weiterhin und viel Erfolg und toi, toi, toi. Ja, dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. 1:55 Uhr. Daniel, 29. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du dran bist. Hallo. Ja. Schön, dass du dran bist. Um was geht's? Danke. Ja, ich habe ein großes Problem, was mich seit Jahren schon belastet. Und zwar habe ich ein Verhältnis mit der Mutter meiner Freundin und ich liebe meine Freundin über alles. Wir sind schon seit 5 Jahren zusammen. Seit 5 Jahren mit der Freundin zusammen und wie lange das Verhältnis mit der Mutter der Freundin? 2 Jahre. Warum? Ne. Okay, also ich fange am besten mal damit an, nee. Wie das alles... Nee, sag mal, ja. Warum? Warum hast du ein Verhältnis mit der Schwiegermutter? Ich kann es nicht erklären. Also auf der einen Seite sage ich jetzt mal, ich liebe meine Freundin über alles und... Dann macht man das nicht. Und das musst du dir erklären können. Darüber habe ich mich schon nächtelang den Kopf zerbrochen. Aber ich sag mal so, auf der anderen Seite ist es wieder so dieses Verlangen, also die Mutter ist echt heiß. Auf jetzt mal. Also ist das eine rein sexuelle Geschichte mit der Mutter? Genau, richtig. Also deine Geilheit treibt dich zu der Schwiegermutter. Kann man so sagen, genau. Also da kann ich die Fantasien ausleben, die ich sonst mit der Freundin nicht so habe. Ich finde das, Daniel, ich finde das total schäbig von dir, was du da machst. Das ist ja, so ein... Das belastet das ist, mich. Ja, das ist so ein schlimmer Betrug deiner Freundin gegenüber. Das finde ich... Hallo? Ja? Ja. Das finde ich noch viel schlimmer, als wenn du mit irgendeiner anderen Frau was hättest. Aber mit der Mutter das zu machen. Ich begreife auch die Mutter nicht. Was ist denn mit der Mutter los, dass sie das ihrem Kind antut? Ja, das ist das eben. Also das Verhältnis zwischen der Mutter und der Tochter ist auch nicht so gut in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, ob das jetzt wegen mir ist. Mit dem Vater verstehe ich mich übrigens auch sehr, sehr gut. Wir gehen auch Wochenende auch mal was trinken. Aber mit dem gehst du nicht auch noch ins Bett? Nein, das ist mein Fußballtrainer. Mhm. Ja. Wo hast du denn mit der Mutter Sex? Also wir gehen hin und wieder in ein Hotel und sagen eben, dass wir beispielsweise, also getrennt natürlich, ne, dass sie erzählt, dass sie zu einer Freundin fährt und ich erzähle, dass ich was mit den Jungs mache. Ne? Und dann beispielsweise waren wir letztes Wochenende auch im Centerpark. Ja. Ne, haben da ein ganzes Wochenende da verbracht. Ja. Und was erzählst du denn deiner, zum Beispiel an dem Wochenende, was hast du deiner Freundin gesagt, wo du warst? Ja, dass wir mit den Jungs eben nach dem Fußball noch feiern gehen. Ne? Schnell kann natürlich so eine Lüge auch auffliegen, ne? Ja, bis jetzt ist es Gott sei Dank immer gut gegangen, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile merke ich, dass mich das so sehr belastet, dass wenn ich das jetzt erzähle, dass ich bin mir sicher, dass meine Freundin das Verständnis nicht dafür haben wird und Schluss machen wird. Und das ist das, was mich belastet, weil ich liebe es, meine Freundin über alles und wir haben schon über alles geredet, über Heiraten. Daniel, du hast mir jetzt schon zum dritten Mal gesagt, du liebst deine Freundin über alles und gehst mit der Mutter in die Kiste. Das stimmt doch nicht, das stimmt doch hinten und vorne was nicht. Und wenn dich das belastet, das hat ja fast schon was Lamoyantes. Dann lass es doch sein. Dann hör doch sofort damit auf. Dann sprenge sofort diese Beziehung mit der Schwiegermutter. Aber wie soll ich das denn machen? Also ich muss das ja dann sagen. Du machst alles kaputt jetzt, ja. Das ist halt, das ist die Suppe, die du dir eingebrockt hast, ja. Es geht, da gibt es auch keinen klugen und weisen Ausweg. Daniel, wir rufen dich gleich nochmal zurück. Außerdem ist gerade auch eine Störung in der Leitung. Die Sendung ist vorbei. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Andreas Fulford. Und morgen heißt unser Thema unbändige Lust. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine übergroße Lust haben auf Sex, auf Essen, auf irgendwelche anderen abstrusen Dinge. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir da. 1 live und wieder Fernsehen. Schlaf gut. Bis dahin. Ciao.